Mit den Fotos über den historischen Besuch des Genossen Kim Jong-il in der Russischen Föderation brachte die russische Internetnachrichtenagentur Ulad News am 3. Oktober die revolutionären Anekdoten darüber, dass Kim Jong-il die Direktorin des staatlichen akademischen Pyrotska-Tanzensembles Nadia Zhujina in Russland Goltsova und den ehemaligen Verteidigungsminister der UdSSR Yazov empfangen hatte.